Was hast du gesagt? 600? Ja, ich hab's vom Obersteier so gehört. Arme Däume. Da müssen wir doch rüber. Na, Glück auf. Dann schlafe ich gleich weg, ja? Was willst du denn? Du gehörst doch mit zur Rettungskolonne. Aus hier nicht die Franzosen. Meinst du vielleicht, die kommen uns rausholen? Ach, was, die Franzosen kennen wir. Jawohl, auf der Rohbesetzung. Aber Kinder, was gehen uns die Generäle an? Kumpel ist Kumpel. Glaubst du, die Franzosen zahlen dir eine Pension, wenn dir drüben was passiert? Und die unter dem Bruch liegen und nicht heraus können? Wir haben keine Frauen und Kinder, was? Denk du lieber an deine Frau. Meinst du, ich krieg die Franzosen im Arsch? Na, wart mal ab, mein Junge. Wart mal ab, wenn du mal da unten liegst und keiner hilft dir. Du wirst schon nach Muttern schreien, du. Wenn ich mir das so recht überlege. Na, hab ich recht oder nicht? Ja, ja. Natürlich hat er recht. Wenn du bloß wüsste, Mensch. Mensch, Anton, du machst doch mit, was? Und wenn du mitmachst? Nacho, bist auch dabei? Keine Bange, ich bin dabei. Also dann los, Kumpels. Rettungskolonne fertig machen. Na, du, Fritz? Kommst auch mal rüber? Klar, Mensch. Also los, komm, gehen wir. Los. Ihr seid ja total blödsinnig. Wer Schiss hat, braucht ja nicht mit. Na los, los, los, Obersteiger. Rück schon mit dem Rettungsgerät raus. Aber seid doch vernünftig, Hitchcock. Ich kann doch beim besten Hilfe verleihen. Ja, Sie wissen doch, wie es da drüben steht. Drüben sind doch Kumpels unterm Bruch. Ich muss doch erst die Direktion fragen. Die Direktion wird schon nichts dagegen haben. Also langen Schlüssel her. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Rettungskolonne hat doch drei Schichten zu den Franzosen rüber. Begab, Leute. Genau. Was wollt ihr? Wir wollen die Rettungsgerät. Wer ist der Mann? Windkopf aus Revier 7. Glaubt ihr, dass die euch brauchen? Retter sind Negen. Du, Anna. Drüben ist die halbe Belegschaft verschüttet. Da müssen wir doch rüber. Die haben doch auch Frauen und Kinder. Nicht weinen, Anna. Das musst du doch begreifen. Merci, Kameraden. On vous dit pas adieu. Mais au revoir. Et ça, bravo. Au revoir. Au revoir, Peter Sen. Au revoir, Peter Sen. Au revoir, Peter Sen. Bravo, Jean. Au revoir, Peter Sen. Was der französische Kamerad gesagt hat, habe ich nicht verstehen können. Aber was er gemeint hat, haben wir alle verstanden. Und Kumpel ist Kumpel. Aber warum halten wir uns zusammen, wenn es uns dreckig geht? Oder sollen wir ruhig zusehen, bis man uns wieder so weit verhetzt hat, dass wir uns im Krieg gegenseitig totschießen? Die Kohle gehört allen. Ob wir sie auf dieser Seite schippen oder auf der anderen Seite. Und wenn die da oben sich nicht einig werden können, wir halten zusammen, denn wir gehören zusammen. Die französischen Kameraden sollen leben. Mir auf!